Entweder sind sie zu fett oder sie hatten noch nie Geschlechtsverkehr. Felix, glaub mir, ich verstehe, warum du dich hasst. Kugli hat genug. Mit Anlauf wirft er sich aufs Janoschs Bett. Ein lauter Schmerzensschrei ertönt. Decken und Kissen werden durcheinander geworfen. Es beginnt eine kleine Keilerei. Der dicke Felix hat kaum eine Chance. Schon bald hat ihn Janosch in den Schwitzkasten genommen. Aber er gibt noch nicht auf. Mit den Beinen versucht er Janosch an die Wand zu pressen. Dabei lupft er seine Beine über seinen eigenen Oberkörper hinweg. Es sieht hilflos aus. Er zappelt. Sein Gesicht bleibt im Verborgenen. Der dicke Hintern nicht. Man sieht ihn gut. Fast sprengt er die Pyjama-Hose. Es dauert nicht mehr lange. Nach 2 Minuten Kampf reißt das Gummiband. Die Hose rutscht herunter und uns wird ein nackter Arsch demonstriert. Janosch, Treu, die anderen und ich lachen. Die beiden Streithähne gehen auseinander. Du könntest gut und gerne Sumo-Ringer werden, sagt Janosch. Er sammelt gerade sein Bettzeug wieder auf. Das glaube ich auch, antwortet Felix. Aber nur, wenn du Toilettenfrau wirst. Dabei grinst er. Seine Pyjama-Hose hält er mit dem Mittel- und Zeigefinger der rechten Hand auf Hüfthöhe. Kann mir vielleicht jemand von euch Trotteln sagen, wie ich damit die Feuerleiter hinaufklettern soll? Er deutet mit der linken Hand auf seine Hose. Du bist doch erwachsen, entgegnet Janosch höhnisch. So etwas musst du doch können. Und als Sumo-Ringer schon gleich 2-mal. Kugli, streng dich gefälligst an. Keine Sau hat mich gefragt, ob ich erwachsen werden will, antwortet Felix. Als Junge hat man es viel einfacher, oder nicht, Jungs? Halt's Maul, antwortet Janosch. Wir sind hier nicht beim Psychologen. Wir reden von Bier und Sex und nicht darüber, dass wir Kinder bleiben wollen. Ich bin aber müde, sagt Florian, den alle nur Mädchen nennen. Dich hat keiner gefragt, antwortet Janosch. Ihr habt gesagt, ihr seid dabei, also seid ihr auch dabei. Habt ihr das Bier? Treu hat es, sagt der dünne Felix. Er hat große Taschen. Außerdem singt er nicht. Der redet ja nicht einmal. Wie soll er dann singen, fragt Janosch. Weiß ich auch nicht, entgegnet Florian. Auf alle Fälle hat er das Bier. Janosch seufzt. Gut, flüstert er. Dann haben wir alles. Wie steht's mit dir, Benny? Schon bereit. Ich trinke jetzt irgendwie aus 2 Gläsern. Ist aber umso besser. Prost, alle. Ja, ich mach einfach weiter. Ihr müsst einfach sagen, wenn ihr genug habt, dann höre ich auf. So geht es also los. Wieder einmal eine im Grunde sinnlose Aktion, wieder einmal wir 6. Janosch sagt, diese sinnlosen Aktionen würden uns auszeichnen. Und wenn ich mich so umschaue, glaube ich, er hat recht. Da laufen sie nämlich, die sinnlosen Aktionen in Person. Da wäre zum einen Florian, den alle nur Mädchen nennen. Er trägt ein rotbraunes Pyjama-Oberteil und eine weiße Unterhose. Seine nackten Füße patschen über den Linoleumboden. Laut Janosch war er schon oft bei Nacht im Mädchengang. Er sei dort oben sehr beliebt. Er habe ein Auge auf Anna geworfen oder so, Marlins Freundin. Er wirft sehr oft ein Auge auf jemanden, sagt Felix. Manchmal sogar 3-mal die Woche. Allerdings ohne Erfolg. Er sei immer nur der treue Kumpel, nie der richtige Lover. Das würde ihn tierisch aufregen. Aber das hindere ihn nicht daran, es trotzdem zu versuchen. Entsprechend der Janosch-Maxime. Neben ihm läuft der dicke Felix. Es heißt, er gehe nur sehr selten mit in den Mädchengang. Er könne nicht mit Mädchen sprechen, meint Janosch. Seine Augen würden überquellen und er spräche nur mehr von sinnlosen Dingen, von Fußball zum Beispiel. Janosch ist sicher, dass Fußball die Mädchen abturnt, irgendwie so, als würde man von Pestiziden sprechen. Deswegen lassen die anderen Felix immer recht viel trinken. Wenn er trinkt, schläft er bald. Und wenn er schläft, redet er keine Scheiße, sagt Janosch. Extra für die Feuerleiter hat Felix eine Wäscheklammer bekommen. Er klemmt sie sich an die Pyjama-Hose. Wenn er läuft, bewegt sie sich rhythmisch mit. Das sieht seltsam aus, als hätte er eine Maus versteckt. Hinter ihm laufen der dünne Felix und Treu, die 2 großen Unbekannten. Niemand weiß viel über sie. Bei Treu heißt es sogar, er hätte sich noch nie in ein Mädchen verliebt. Nur die Stille könne er leiden. Seine schwarzen Stoppelhaare sind ein wenig durcheinander. Ansonsten sieht er aus wie immer. Langes, glattes Gesicht, keine Pickel, nur ein paar am Hals. Seine Haut ist bleich. Wahrscheinlich hat sie nie die Sonne gesehen. Man sagt, ihm wären die nächtlichen Aktivitäten egal. Er könne eh nicht schlafen. Er würde zwar mitkommen, allerdings säße er die meiste Zeit in der Ecke. Nie sage er ein Wort. Es habe sich auch noch nie jemand für ihn interessiert. Er sei einfach da, so wie der Mond oder die Sterne. Der dünne Felix ist auch zum ersten Mal dabei, wie ich. Und wie ich ist er aufgeregt. Man sieht es ihm an. Seine nackten Beine zittern. Er trägt nur gemusterte Shorts. Auch sein Oberkörper ist frei.